Zum 25. Jahrestag der Ernennung des Genossen Kim Jong-il zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee richtete das Korps der Militärattachés in der TVJK an Marschall Kim Jong-un Blumenkorb und Glückwunschschreiben. Der Leiter des Korps der Militärattachés, Roman Osvaldo Jiménez Ortega, Militärattaché der Botschaft der Republik Kuba, überreichte am 23. Dezember den Armeegeneral der Landstreitkräfte Park Yong-sik, Minister für Volksstreitkräfte, den Blumenkorb und das Glückwunschschreiben an Kim Jong-un.